Nachdem Medien viel Länder berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un, die russische Internetnachrichtenagentur Primorsky Reportjor brachte Nachricht über die Besichtigung der neuen Produktionsprozesse für Acrylanstrichstoffe im Vereinigten Chemiewerk Suncheon durch ihn. Die senegalesische Zeitung Le Populaire meldete, dass Genosse Kim Jong-un das Obstbaukombinat der Donggang besucht hatte. Die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today, die Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und des Nationalen Suche-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Fortanleitungen teilten mit dieser Nachricht mit, dass er den Schweinzuchtbetrieb der Donggang besucht hatte. Auf den Internet-Homepages von Russland, Demokratischer Republik Kongo und Deutschland erschienen die Bilder von Kim Jong-un.